So, ich begrüße euch ganz herzlich zu dem ersten Panel der ersten Jena Klassenkonferenz. Es ist ja toll, dass trotz der extrem für unsere Verhältnisse extrem schwierigen thematischen Bedingungen so viele hierher gefunden haben. Ja, ich will zur inhaltlichen Einführung in dieses Panel Alte und Neue Klassen gar nicht mehr viel sagen, weil in der Einführung für die Gesamtkonferenz von Tillmann, Peter und Tina im Grunde schon alles Wesentliche gesagt worden ist. Das Thema ist alte und neue Klassen. Darin sind zwei Annahmen, die, glaube ich, relativ unstrittig sind, eingeschlossen. Nämlich zum einen, dass Klassen existieren und wichtig sind, dass wir uns damit beschäftigen müssen, was für mit welchen Klassen wir es zu tun haben und was wir unter Klasse überhaupt verstehen. Zum anderen, dass sich das, was wir darunter verstehen und wie Klassen strukturiert sind, organisiert werden, sich signifikant verändert hat seit den 1970er Jahren. Und daran schließt sich dann die Frage an, wie ist diese Veränderung zu verstehen, zu welchen veränderten Klassenformationen führt das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie kann man diesen Veränderungsprozess überhaupt denken, wie kann man ihn sozusagen theoretisch fassen. Dazu nur noch ein paar ganz wenige Stichworte, weil ich wie gesagt nicht mehr viel sagen will. Die Frage ist also einmal, wie kann man diesen Transformationsprozess überhaupt denken? Denkt man ihn sich so, dass Klassen sozusagen abgeleitet werden aus der ewigen Bewegung der Kapitalakkumulation und sich dementsprechend verändern? Denkt man sich umgekehrt so, dass die Kapitalakkumulation ein Ergebnis der Kämpfe um die Neuzusammensetzung der Klasse und Klassen ist? Oder nimmt man, was wir sozusagen vorschlagen würden, eine vermittelnde Position ein, die versucht, diesen Prozess nicht in eindeutigen Ursache-Wirkungszusammenhängen aufzulösen, sondern eben als komplexes Zusammenspiel zu denken? Dann ist allerdings auch klar, dass das für sich genommen noch nicht besonders viel aussagt und präzisiert werden muss. Das wird auch in den Beiträgen hier auf dem Panel passieren. Und dann ist natürlich die Frage, wie diese Veränderung, von der wir sprechen seit den 1970er Jahren, die wir annehmen, dass die vorliegt, dass wir also mit älteren Klassenbegriffen möglicherweise auch nicht mehr so gut arbeiten können, wie die genau zu fassen ist. Die Stichworte sind, glaube ich, bekannt. Also wichtige Stichworte sind natürlich sowas wie Subjektivierung der Arbeit, Flexibilisierung, Prekarisierung. Wer ist davon eigentlich betroffen und in welcher Weise greifen diese Prozesse in die Reproduktion von Klassen ineinander? Stichwort Wissens-, Gefühls- und Beziehungsarbeit zwischen teils selbstständigen Hochlohnsektor einerseits, prekarisierter Solo-Selbstständigkeit andererseits, damit einhergehend auch neue Produktions- und Eigentumsformen, besonders oder beispielsweise im Bereich der Software- und Kulturproduktion, die zudem aus dem Bereich der Erwerbsarbeit im engeren Sinne sozusagen überschwappen in den Bereich des Konsums und der Freizeit. Da stellt sich die Frage nach den Produktionsmitteln und ihren Besitzern und nach daraus ableitbaren Klassenpositionen. Es wird sozusagen komplizierter, aber vielleicht auch ein bisschen interessanter dadurch. Stichwort auf der anderen Seite, transnationale Manager- und Beraterklasse, weitgehend losgekoppelt vom Bereich der Produktion, sozusagen Gewinnakkumulation der reinen Kultur. Hier wäre die Frage, mit welchen Führungsstrukturen und Praktiken diese Klasse ihrer Hegemonie sichert und welche gegebenenfalls neuen Formen der Beziehung zwischen regierenden und abhängigen Klassen sich abzeichnen. Stichwort schließlich auch die Lage der Mittelklassen. Ist sie tatsächlich so vom Abstieg bedroht, wie es diejenigen, die sich ihr zurechnen, offenbar empfinden? Und lässt sich die diskursive Beschwörung der gefährlichen, fettleibigen und kulturlosen Unterschicht vielleicht begreifen als eine Art Angebot zur Angstabwehr? Inwieweit lässt sich andererseits die um sich greifende psychische Erschöpfung der arbeitenden Klassen, nicht nur der Mittelklassen, aber eben auch, als Reaktion auf eine faktische oder gefühlte Perspektivlosigkeit begreifen? Oder ganz einfach, wer ist die Mittelklasse und wie geht es ihr? Ja, das sind Fragen, die sich unter anderem auf diesem Panel stellen. In der Einleitung zu dem Panel hat Peter eben gesagt, es soll hier vor allem um eine Phänomenologie gehen und nicht so sehr darum, den Klassenbegriff selbst nochmal in Frage zu stellen. Nach kurzer Rücksprache mit den Referenten habe ich eben erfahren, dass das Panel etwas anders ablaufen wird. Es wird weniger Phänomenologie und mehr in Fragestellung sein, was meiner Meinung nach absolut begrüßenswert ist am Anfang einer solchen Konferenz. Und ich möchte jetzt die Referenten auf dem Panel zum einen nochmal ganz herzlich begrüßen, zum anderen vorstellen. Links von mir sitzt Stefan Lessenlich. Er ist Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Vergleichende Gesellschafts- und Kulturanalyse hier an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Seine Themenschwerpunkte sind unter anderem die Theorie des Wohlfahrtsstaats und die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung, politische Soziologie sowie institutioneller Wandel und gesellschaftliche Transformation. Er ist Autor mehrerer Bücher, zwei möchte ich besonders erwähnen. Das ist zum einen die Neuerfindung des Sozialen, erschienen bei Transkript 2008. Zum anderen das Buch Soziologie, Kapitalismus, Kritik, erschienen im letzten Jahr bei Surkamp und entstanden zusammen mit den Kollegen Hartmut Rosa und Klaus Dörre, auch hier aus Jena. Außerdem ist er Redakteur bei der Prokla und Vertrauensdozent bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Rechts neben mir sitzt Sabine Nuss. Sie ist Journalistin und Politologin, Referentin für politische Bildung bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin, Redakteurin der Prokla, Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. Ihre Themenschwerpunkte sind Kritik der politischen Ökonomie, Eigentum und Produktivkräfte. Und sie hat 2006 bei Dampfboot veröffentlicht das Buch Copyright und Copyright, Aneignungskonflikte und geistiges Eigentum im informationellen Kapitalismus. Und rechts von Sabine sitzt Christoph Henning. Er ist Philosoph, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Habilitant am Fachbereich Philosophie der Universität St. Gallen. Seine Themenschwerpunkte sind unter anderem politische Philosophie, Sozialphilosophie, Kulturtheorie und Ideengeschichte. Buchveröffentlichungen unter anderem Philosophie nach Marx, 100 Jahre Marx-Rezeption und die normative Sozialphilosophie der Gegenwart in der Kritik bei Transkript 2005 erschienen und er ist Herausgeber des Marx-Glossars, was in der Edition Freitag 2006 erschienen ist. Ich bin Stefanie Gräfe, ich bin aus der Vorbereitungsgruppe für die Konferenz und ansonsten auch Mitarbeiterin am Institut für Soziologie in Jena. Wir haben uns das jetzt so gedacht, dass die drei Referenten kurz ihre Statements vorstellen werden. Die werden nicht länger als 15 Minuten dauern. Sollten sie doch länger als 15 Minuten dauern, werde ich hier meines Amtes verhalten. Und dann wird es eine Möglichkeit geben, nochmal auf dem Panel sich aufeinander zu beziehen, auf die Beiträge der jeweils anderen. Und dann werden wir die Diskussion fürs Plenum öffnen. Und dann würde ich Christoph jetzt bitten. Vielen Dank auch für die Veranstaltung und die Einladung. Ich spare jetzt sämtliche einführenden Worte, die ich eigentlich schon zurechtgelegt hatte und steige direkt rein. Alt und Neu ist eine Unterscheidung. Ich möchte mit einer anderen Unterscheidung beginnen, nämlich die Unterscheidung zwischen Theorie und Wirklichkeit. Denn beide haben eine Geschichte und es ist ein verbreitetes Missverständnis, dass die Geschichte der Sozialtheorie die Geschichte der sozialen Wirklichkeit abbildet. Und ich glaube, diese ganze Frage alte neue Klassen hat damit zu tun, dass man irgendwie diesem Missverständnis unterliegt, weil die Klassen aus der Theorie verschwunden sind, müssen sie auch aus der Wirklichkeit verschwunden sein. Wenn man das jetzt aber selber klassentheoretisch untersucht, dann stellt man fest, dass Theorie und Welt natürlich irgendwie zusammenhängen, aber es gibt die Möglichkeit, dass ein stärkeres Hervortreten von Klassen in der Wirklichkeit begleitet wird von einem Zurückdrängen der Klassentheorie aus der Theorie. Scheinbar paradox, aber es ist eigentlich im Prinzip das, was Klassentheorie selber sagt, weil Unsichtbarkeit ein ganz wichtiger Mechanismus von Klassenherrschaft ist im Prinzip. Also einerseits die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft ist immer unter der Oberfläche. Und auf der anderen Seite, das hat zum Beispiel Rehberg eigentlich ganz schön gezeigt, dass auch ein bewusstes Mittel sozusagen die Herrschaft praktisch durchzusetzen. Wenn man es nicht sieht, kann man sich nicht drüber aufregen. Also ich teile daher auch diese Vorstellung, dass es seit den Mitte 70er, 80er Jahren Siegeszug des Liberalismus gegeben hat. Also da hat sich wirklich was verändert. Und zwar in die Richtung, dass danach die soziale Ungleichheit viel stärker geworden ist. Das könnte man als Indiz sehen für eine Rückkehr der Klassengesellschaft, hat man auch so gesehen. Zugleich aber verschwindet die Klassen, also die Thematik der Klassen aus der Theorie. Das ist nur scheinbar paradox, würde ich denken, wenn man sich überlegt, dass Klassentheorie immer auch zugleich Ideologietheorie ist. Also in dem Moment, wo sich da was verschiebt, ist es auch klar, dass die Ideologien sich verschieben, oder die Arten darüber nachzudenken sich verschieben. Ich glaube, mit sowas haben wir es in den letzten 20 Jahren zu tun gehabt. Dass jetzt die Klassen wieder theoretisch ins Gespräch kommen, hat also nicht nur damit zu tun, glaube ich jetzt, dass sie in der Realität stärker zu sehen sind, sondern es hat auch was damit zu tun, dass die theoretischen Gegenentwürfe im gewissen Sinne verbraucht sind. Es gab eine Zeit, wo man gedacht hat, naja, Individualisierung ist wichtiger, Milieus sind wichtiger und 20 Jahre lang hat man das vielleicht geglaubt, aber mittlerweile weiß man einfach, dass auch Individualisierung oder erfährt es vielleicht praktisch auch die Soziologen selber erfahren ist. Prekarisierung ist ja im gewissen Sinne auch eine Selbstbeschreibung der Sozialtheoretiker. Also, dass, wenn mir die Mittel fehlen, ich noch so individualisiert sein kann, ist trotzdem schlägt sowas über die soziale Kraft durch. Bei Migranten zum Beispiel ist es auch so, dass man sagt, natürlich unterscheidet man bei Migranten zwischen Bildungsstand, ja, die einen haben, die anderen nicht, und im Prinzip kehrt da sowas wie eine Klassenunterscheidung auch. Jetzt wollte ich kurz erklären, was meint eigentlich Klasse, das kann ich mir, glaube ich, sparen. Ich sage nur mal, dass es in der alten Begrifflichkeit die Stellung im Produktionsprozess ist. Also die Frage, Eigentum oder Nicht-Eigentum, wenn Nicht-Eigentum, dann Arbeitskraft verkaufen, und damit fängt das Ganze an. Wichtig ist mir aber dabei das Wort Prozess. Also es ist keine Beschreibung von statischen Strukturen, die einmal irgendwann so gewesen sind und sich danach verändert haben, sondern es ist die Beschreibung eines dynamischen Prozesses. Das heißt, mit momentan, das ist jetzt keine besonders wilde These, aber mit momentanen Beschreibungen habe ich noch nicht erfasst, was Klassentheorie meint, sondern ich meine die Kräfte, wie sich momentane Beschreibungen, also komparative Statik kann man das nennen, zu momentanen Beschreibungen, wie sich das eigentlich verändert. Klassen setzen sich historisch durch, die sind sozusagen eben unsichtbar und insofern dahinter. Was heißt jetzt Prozess? Das habe ich schon gesagt, ob ich zum Beispiel meine Arbeitskraft am Fließband verkaufe oder am Computer, ist erst in zweiter Linie da wichtig. Also empirisch ist das natürlich schon wichtig, aber für den Klassenbegriff selber ist das erstmal nicht so sehr wichtig. Und was ein bisschen provoziert ist an dieser Theorie, ist, dass, wenn ich das so aufziehe, dass das natürlich das Selbstverständnis der Leute nicht an die erste Stelle setzt, sondern es setzt die Lage im Produktionsprozess an die erste Stelle. Und das ist natürlich eine narzisstische Kränkung. Und ich möchte an der Stelle eigentlich nur sagen, dass meine Intuition immer die gewesen ist, dass es eigentlich freiheitlich ist, wenn man sagt, alles hat materielle Bedingungen. Auch das Selbstverständnis hat materielle Bedingungen. Und wenn die sich ändern, wenn sie flexibel werden zum Beispiel, ist der flexible Mensch dann auch irgendwie eine Basis. Und das Problem ist nur, es dauert eine Weile, bis man adaptiert wird. Es gibt diesen Gradual Lag. Das heißt, wenn sozusagen sich da im Selbstverständnis möglicherweise Lücken auftun, dann kann das auch damit zu tun haben, dass die Wandlungen so schnell waren, dass man einfach mit der Identität nicht hinterherkommt. Also, wenn die Frage alt und neu jetzt ist, ob es im neuen Kapitalismus, also vielleicht mit Gortanski gesagt, ob es da noch Klassen gibt, so ist meine Frage nach dieser dynamischen Konzeption ganz einfach die, ja, natürlich. Denn der Kapitalismus hat sich nicht geändert, es hat sich seine Erscheinungsform geändert, aber sozusagen die Frage, wie man überhaupt überlebt, ja, also ökonomisch überlebt, die ist nach wie vor dasselbe. Also das könnte man jetzt auch ausführen, also dass die soziale Herkunft zum Beispiel einen ganz großen Einfluss hat auf die berufliche Zukunft, dass der Beruf wiederum einen ganz starken Einfluss hat auf die Lebensführung, auf das Prestige, auf die Lebenschancen, das sind alles Weber-Begriffe, natürlich auch auf das Selbstbild und die Frage, wie die anderen einen behandeln. Also alles das hat ganz viel mit beruflicher Lage zu tun. Damit verbunden ist natürlich auch Macht, also Verfügungsgewalt über Kapital und damit auch über Arbeit fremder Leute. Also alles das sozusagen ist damit verbunden. Und ich würde sagen, wenn man sich ein bisschen in der Zeitung guckt, also ich weiß nicht, ob das weit ist, dieses DIW-Schlagzeile, reiche immer ärmer, also die Mittelschicht schwindet, das ist unsere Sache. Reich immer reicher, ärmer immer ärmer und die Mittelschicht verschwindet, sagt das DIW. Schön wäre es. Also ich glaube, da ist einfach die Frage, so, wenn man sie so stellt, kann man ganz einfach beantworten. Auch ein schöner Artikel von Spivak, die neulich in Berlin war, die auch gesagt hat, es geht eigentlich viel besser. Gut, also die Frage möchte ich eigentlich nicht so gerne jetzt noch näher beleuchten, sondern ich möchte stattdessen die Frage stellen, was gewinnt man eigentlich, wenn man den Klassenbegriff weiter verwendet? Man kann es tun, das glaube ich ganz sicher, aber warum sollte man es tun? Es spricht einiges dagegen, es spricht auch einiges dafür und ich möchte jetzt einfach diese Überlegung jetzt mal eintreten. Was spricht dagegen? Ein Kennzeichen der Klassensemantik scheint Folgendes zu sein, es ist so eine Art entschuldigende Jammerlizenz im gewissen Sinne. Also wenn ich nicht selber daran schuld bin, wie es mir geht, also jetzt im Fall mir geht es schlecht, sondern meine Klassenlage, dann brauche ich erstens nichts zu tun, um sie zu verändern. Und zweitens habe ich vielleicht sogar eine Lizenz, weil mir Ungerechtigkeit widerfahren ist, von anderen dafür Kompensationen zu verlangen. Und das hat zur Folge eine Passivisierung, könnte man sagen. Also wenn ich mich selber so sehe, als reines Objekt von irgendwelchen Kräften, die ich nicht beherrschen kann, dann bin ich natürlich nicht frei. Selbstgewählt nicht frei. Das ist natürlich eine Einstellung, also wenn man die so von sich selber publik macht, die weckt natürlich Ablehnung. Das ist völlig klar, muss man sich eigentlich gar nicht drüber wundern. Wobei jetzt kommt das Problem, dass das natürlich nicht das ist, was die Klassentheorie will. Ja? Also die Theorie selber schließt natürlich nicht aus, dass es sowas wie soziale Mobilität gibt, dass Einzelne sich aus der Klassenlage befreien können, sich runterfahren können. Alles das die alternative Theorie, mal überspitzt gesagt, also wenn man nicht Klassentheorien benutzt, sondern andere Schichtungstheorien, die neutrale Ausgangslage eines jeden ist die der Mittelklassenexistenz. Das wird irgendwie so vorausgesetzt, dass ich hier am Schreibtisch sitze, als Null, als unbeschriebenes Blatt. Und dann kommt noch eine Sozialsortierung über Milieu oder Stil oder sowas. Also ein bisschen Kultur, also mein Bildungsstand zum Beispiel, entscheidet dann darüber, ob ich in die Oper gehe oder lieber eine Soap-Opera. Oder mein Milieu, wo ich herkomme, entscheidet darüber, ob ich BMW fahre oder lieber einen alten Japaner vielleicht. Das ist sozusagen das Bild. Und ich meine, das ist ein falsches Bild. Und das ist genau der Punkt, wo die Prekarisierung wichtig wird. Denn Prekarisierung meint ja gerade, dass dieses scheinbar neutrale X, also dieses Subjekt, was bestimmt wird, dass das selber gefährdet ist. Also diese Mittelklassenexistenz, das ist ja schon gesprochen, die sich jetzt so oder so entscheiden kann, die selber ist gefährdet. Und die Klassentheorie demgegenüber macht deutlich, dass Klasse mehr ist als nur Kultur oder irgendwas, was ich nur außerdem mache, sondern es ist das gesellschaftliche Sein selber. Das heißt, wie man ist, das ist sozusagen die Klasse. Jetzt ist die Frage, wenn das so ist, ist das jetzt eine deterministische Theorie? Ich hatte ja schon gesagt, dass deterministische Theorien politisch nicht gerade attraktiv sind. Die Antwort ist nein, es ist keine deterministische Theorie. Und jetzt muss man ein bisschen Anthropologie machen, also weil irgendwie scheint das widersprüchlich zu sein. Entweder ist es mein gesellschaftliches Sein oder nicht. Und die Antwort darauf ist, denn wenn es sich wäre, habe ich jetzt vergessen zu sagen, wenn es mein ganzes Sein wäre, dann wäre ein Kastensystem eigentlich die Antwort, dass man sagt, okay, wenn die Leute so naturiert sind, naturalisiert sind, dass sie jetzt so sind, dann sind sie so. Und das war's. Ne? End of story. Und dann haben wir auch die Kastengesellschaft. Ich meine, dass zumindest bei Karl Marx das so gedacht war, dass es zwar Natur ist, also Klassen sind Natur, aber gesellschaftliche Natur. Und das bedeutet zweite Natur. Und davon ist zu unterscheiden, jetzt wird es ein bisschen, das werden bestimmt einige Leute haben. Mal sehen. Also davon ist zu unterscheiden, die erste Natur des Menschen. Und das ist im Prinzip erstmal nur die Anlage des Menschen, Menschlichkeit, in Potentialität. Und die ist natürlich gleich. Also Menschen, alle Menschen sind in dem Sinne gleich. Ja, ich bin gleich fertig. Zumindest sind sie gleichwertig. Und das ist sozusagen das Aufklärungsdenken, was dahinter steht. Also es gibt einen Widerspruch zwischen erster und zweiter Natur. Und dieser Widerspruch ist wichtig, weil das ist sozusagen der Grund, warum man überhaupt dagegen aufbegehrt. Also die Art und Weise, wie ich hier sozialisiert werde, meinetwegen in Emotionsarbeit, kann ich jetzt nicht ausführen. Wenn es meine Natur wäre, wäre es ja nicht so schlimm. Aber es widerstreitet meine erste Natur. Es geht sozusagen, es geht gegen bestimmte Sachen, die im Sinne der natürlichen Gleichheit immer mitgetragen werden. Andererseits ist damit auch ein Spontanitätsrest da. Also wenn ich nicht festgelegt bin auf meine zweite Natur, dann habe ich natürlich auch immer die Möglichkeit, das zu verändern. Und das habe ich auch gesagt. Also nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich. Weil die zweite Natur ist eben nicht naturgegeben. Es ist kein Fatum. Also, wenn man das so aufzieht, dann muss man auch keine Angst haben, irgendjemanden zu verletzen, zum Beispiel, indem ich sage, du bist ja aus der Klasse oder so. Weil ich außerdem noch mitführe, das Bewusstsein davon, dass seine Würde als Mensch davon gar nicht berührt ist. Also die erste Natur würde ich davon unterscheiden, auch wenn man darüber eigentlich gar nicht so viel sagen kann, was diese Natur jetzt eigentlich ist. Das ist halt, gut, da kann man viel noch drüber sagen, ich bin gleich fertig. Ich habe noch zwei Minuten. Also wenn man so abgesichert ist gegen Zynismus, ja, und auch gegen diesen Determinismus, dann glaube ich, ist es wichtig zu betonen, dass mit der sozialen Lage und mit der Veränderung der sozialen Lage wirklich eine Menge auf dem Spiel steht, nämlich eben diese zweite Natur. Also es ist nicht nur ein bisschen Kultur so oder so, sondern es geht wirklich um die Daseinsweise der Menschen, um das gesellschaftliche Sein. Und das heißt wiederum, politische Entscheidungen, die vielleicht aus politischem Opportunismus mal gefällt worden sind, haben biopolitische Konsequenzen. Also das ist letztlich das Brisante dieser ganzen Geschichte. Einerseits, was heißt Biopolitik? Natürlich demografisch, klar, ich meine, das ist, kann man auch viel drüber sagen, aber andererseits auch diese ganze Habitusgeschichte, das ist ein Thema von Stefan Lessenich. Und das Ärgerliche daran ist, dass die Konservativen das gesehen haben. Culture of Poverty, also was macht eigentlich die soziale Lage mit den Leuten? Over the long run adaptieren die sich so sehr, dass es ihre zweite Natur ist, so zu sein, wie sie in dieser Lage eben werden. Und das kann eben eine Lage werden, die eben besagte passiven Züge hat. Und das Ärgerliche in dieser Geschichte ist, dass die Leute, die das zuerst entdeckt haben, waren halt die Konservativen, die dann die aktivierenden Sozialreformen erfunden haben, mehr oder weniger, und das eigentlich noch schlimmer gemacht haben. Das heißt, jetzt muss ich wirklich zum Schluss kommen, in dem Moment, wo die individuelle Digitalisierung jetzt regionales Narrativ ist. Ich glaube, in dem Moment kann es wieder befreiend sein, dass man sagt, meine Lage, meine möglicherweise prekäre Lage, ist nicht selbstverschuldet, jedenfalls nicht nur selbstverschuldet, sondern in dem Moment ist es einfach eine befreiende Theorie, würde ich sagen, wenn man sagt, das ist eine soziale Lage. Also das betrifft nicht nur mich, und ich muss mich jetzt nicht selber immer, ich muss mir nicht die Peitsche geben, sozusagen, sondern ich kann sagen, es sind objektive soziale Determinanten. Das entlastet einerseits psychisch vielleicht, und auf der anderen Seite ist das gerade wieder ein Gegenstand für eine mögliche Politisierung. Und ich glaube, in dem Sinne muss man den Klassenbegriff auch gewissen Sinne als konstruktivistisch begreifen, weil es die Frage ist, begreifen sich diese Leute eigentlich als Klasse, oder ich würde statt Klasse eigentlich immer sagen, Solidarität. Also begreifen die Leute, dass ihre Lage eine ist, die andere Leute teilen. Und auf dieser Grundlage wäre es dann eigentlich wunschbar, dass man zu solidarisch kommt. Und insofern würde ich sagen, wenn die Klassentheorie das erreicht, dann ist sie in der Einzige. Sondern eine besondere Verwendungsweise kriegen, nämlich die produktive Daseinsweise seines Kapitals, so sein Zitat. Das heißt mit anderen Worten oder mit anderen Buchstaben, produziert wird im Kapitalismus für GWG-Strich. Das heißt, aus vorgeschossenem Kapital mehr Kapital machen, ist die Dynamik in dieser Selbstzweckhaftigkeit reproduziert, die sich immer wieder neu und damit auch die Subjektposition. Und an der Stelle könnte man jetzt ganz viel über Subjekt, also über Bewusstsein, Klassenbewusstsein, Fetisch und so weiter, inwiefern die Subjektpositionen sich einerseits aktiv selbst mitreproduzieren, andererseits das aber nicht bewusst tun. Das ist aber ein Fass mit Fetisch, das möchte ich jetzt nicht weiter aufmachen. Ich wollte es beim nächsten Mal antippen, weil ich finde, dass das auch eine sehr wichtige Rolle bei der Frage spielt, warum sich Klassen überhaupt reproduzieren. Nochmal anders gesagt, was heißt denn frei von Produktionsmitteln und was bedeutet das, dass die Mittel und die Arbeitskraft vereint werden als Daseinsweise des Kapitals? Der Arbeiter heutzutage, und jetzt Arbeiter als ökonomische Kategorie verstanden und nicht als Person, der hat ja Zugang zu den Produktionsmitteln. Er ist ja in den Fabriken und hat die Maschinen in der Hand. Er besitzt ja die, hat ja die Computer und benutzt die Büroutensilien und was auch immer. Er arbeitet damit. Aber was er halt nicht hat, er hat keine Entscheidungsgewalt und keine Verfügungsgewalt. Er kann nicht einfach sagen, heute hören wir mal auf, so viele Autos zu bauen, weil wir haben sowieso zu viel gebaut. Wir machen heute mal einen Tag frei oder wir bauen einfach was anderes. Zum Beispiel Blockheizkraftwerke oder irgendwas anderes, was vielleicht notwendiger wäre. Genau das kann er nicht und das ist das Spezifische. Er kann die Produktionsmittel nur einem einzigen Zweck zuführen, nämlich dem Zweck, den der Kapitalist ihm auferlegt. Und das ist eben immer noch dominiert im Kapitalismus, Profitgewinn. Der Antrieb dazu liegt aber jetzt nicht in der Charakterschwäche des bösen Kapitalisten, der gierig ist und immer mehr will, sondern der Antrieb liegt in der Konkurrenz, die den Kapitalisten zwingt, sozusagen, immer wieder diese Dynamik zu vollziehen. These 1 wäre also, wenn man über Privateigentum an Produktionsmitteln spricht, im Zusammenhang mit Klasse und kritisiert, dann reicht es nicht, einfach nur das zu benennen, dass es Klassen gibt, dass man sie ausführlich beschreibt, dass man bemängelt, dass sie ausgeschlossen sind, dass es ungerechte Verteilung gibt, sondern es muss die damit zusammenhängende Art und Weise der Produktion kritisiert werden, weil genau diese die Klassen überhaupt erst immer wieder neu reproduziert. Was jetzt die Frage von oben angeht, die ich vorhin zitiert hatte aus eurem Papier, wie die Klassen nun am besten bestimmen, so würde ich vor dem Hintergrund vorschlagen, dass man, weil es bei Marx bei der Analyse des Kapitalismus gerade nicht um einen konkreten, spezifischen Kapitalismus geht. Er guckt sich ja nicht den Manchester-Kapitalismus seiner Zeit an oder den Kapitalismus in England. Das war gar nicht sein Untersuchungsgegenstand, sondern sein Untersuchungsgegenstand war der ideale Durchschnitt der kapitalistischen Produktionsweise. Eine sehr abstrakte Ebene, die allgemein immer gilt, wann immer Kapitalismus herrscht. Er sagt selber, das hindert nicht, dass dieselbe ökonomische Basis, wobei ich finde, dass das Wort Basis ein bisschen unglücklich gewählt ist, weil es in diese unglückliche Basisüberbaudebatte geführt hat, aber er sagt, das hindert nicht, dass dieselbe ökonomische Basis durch zahllos verschiedene empirische Umstände, Naturbedingungen, Rassenverhältnisse von außen wirkende geschichtliche Einflüsse und so weiter und so fort, unendliche Variationen und Abstufungen in der Erscheinung zeigen kann, die nur durch Analyse dieser empirisch gegebenen Umstände zu begreifen sind. Daraus folgt, mit Marx lässt sich ein Verhältnis vom idealen Durchschnitt auf der einen Seite und historisch-spezifischer Erscheinungsweise auf der anderen Seite ausmachen. Idealer Durchschnitt ist die hochabstrakte Analyse und mit der man sozusagen die unendlichen Variationen nicht fassen kann und das hat Marx auch gar nicht beansprucht. Das ist jetzt aber nicht zu verwechseln mit dem Hauptwiderspruch oder Basisüberbau, sondern das würde jetzt wieder ein unzulässiges Bild von Zentrum, Peripherie oder Determinismus implizieren. Vielmehr geht es hier um Abstraktionsebene und damit auch um eine ganz spezifische theoretische Methodik. Im Vorwort zur ersten Auflage schreibt Marx entsprechend, Zitat, bei der Analyse ökonomischer Formen kann außerdem weder das Mikroskop dienen, noch chemische Reagenzien, die Abstraktionskraft muss beide ersetzen. These 2, mein Vorschlag wäre, Klasse auf der Ebene des idealen Durchschnitts zu verorten, während Schicht, Milieu oder andere Begriffe sich auf einer anderen Abstraktionsstufe bewegen. Wobei ich Klasse dann auch nicht so ganz konstant, sondern eben auch eher als eine dynamische Prozess der Reproduktion des Verhältnisses verstehen wollen würde, die unterschiedlich aussehen kann im Kapitalismus. So, wie lange habe ich jetzt noch? Okay. Vor dem Hintergrund, wenn wir uns jetzt die in dem Diskussionspapier erwähnten Wissensarbeiter angucken und die These nochmal uns vor Augen führen, dass in der Ära der Wissensarbeit die qualifizierten Produzentinnen mehr als je zuvor über die Produktionsmittel verfügen, dann würde ich dazu ausführen wollen, dass ja, es ist richtig, die Informations- und Kommunikationstechnologien haben in alle Lebens- und Arbeitsbereiche Einzug genommen. Es gibt immer noch neue Formen des Zugangs der unmittelbaren Produzenten zu den Produktionsmitteln. Aber die Frage ist, was bedeutet das jetzt für die Klasse der sogenannten Wissensarbeiter oder aber auch, wenn man jetzt sie in einer bestimmten Schicht begreifen will, dann muss man sich nochmal genau angucken, in welcher Position sie stehen, verglichen mit den anderen. Und nochmal bezogen von Wissensarbeiter weg auf Softwareentwickler, also wenn ich jetzt nicht die große Kategorie der Wissensarbeiter, das finde ich auch ein bisschen schwierig, diese Kategorie, sondern ich fokussiere es auf Softwareentwickler, weil die sehr repräsentativ sind auch für bestimmte neue Entwicklungen. Und die Entwickler von Software, ich sage es mal von proprietärer Software, sind immer noch Teil der Klasse, die in Abhängigkeit von Lohn, von Honorar, von Einkommen, wie auch immer, ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Wenn sie diese Arbeitskraft verkaufen, dann tun sie das für ein Unternehmen, entweder als Festangestellte oder in Form von prekarisierten, freien, projektbezogenen Kurzzeitverträgen, was auch immer. Für dieses Unternehmen aber, was diese Entwicklungsarbeitskraft kauft, ist sie Lohnkost und Teil des Kapitalvorschusses, der nur vorgestreckt wird, um mehr Kapital zu generieren. Das heißt, an ihrem Verhältnis ändert sich nichts, auch wenn der Computer dem Softwareentwickler selbst gehört. Solange er Angehörige der subalternen Klasse ist und nicht selbst zur herrschenden Klasse gehört oder dahin wandert, wie Bill Gates zum Beispiel, und in die Lage kommt, andere für sich arbeiten zu lassen, wird er in dieser sozialen Rolle bleiben und im Rahmen dieses Verhältnisses mit seinen eigenen oder fremden Produktionsmitteln immer wieder sich selbst seine Rolle reproduzieren. Wenn wir uns jetzt die so ein bisschen Projektionsfläche für revolutionäre Fantasien angucken, die entwicklerfreie Software, dann ist es da tatsächlich eine Besonderheit, weil die Software tatsächlich kollaborativ in weltweiten Kooperationen miteinander entwickelt wird, unter einem ganz spezifischen Urheberrecht steht, nämlich einem auf den Kopf getreten, Copyleft wird das genannt, was eigentlich verbietet, dass man diesen dahinterstehenden Code nochmal privatisiert. Freie Software kann entsprechend, muss nicht, aber kann völlig kostenlos weltweit vertrieben werden. Dass die freien Softwareentwickler das können, ist natürlich vorausgesetzt, dass sie tatsächlich Zugang hatten zu diesen Produktionsmitteln. Aber warum hatten sie das? Der Zugang zu den Produktionsmitteln war halt extrem billig. PC, also zumindest für die westlichen Industrieländer, war das im Laufe der Jahrzehnte der Entwicklung der Technologie immer billiger geworden, sodass man sich jeder einen Computer leisten kann. Ich möchte es auch nochmal einschränken, weil nämlich, wenn ich weltweit eine Software entwickle, bin ich darauf angewiesen, dass es das Internet gibt, also die Infrastruktur, und die ist natürlich nicht im Eigentum der Entwickler. Die Produkte selber haben die Besonderheit, dass sie sich nicht im Gebrauch verbrauchen, sondern dass sie sich sogar bei der Weitergabe verdoppeln. Und der dritte Punkt, die Entwickler gehören einer bestimmten Schicht der subalternen Klasse an. Sie sind in der Regel weiß, männlich, aus den westlichen Industrieländern und so privilegiert, dass sie sich leisten können, tatsächlich entweder in ihrer Freizeit oder im Rahmen ihrer Arbeit oder alimentiert von der Universität Software entwickeln können. These 3, die Praxis der Entwickler, dieser Entwickler geht ganz klassenkonform, da würde ich den postkapitalistischen Projektionen auch widersprechen. Es ist keine Abnormalität. Die neuen intellektuellen Kompetenzen und organisatorischen Möglichkeiten ist für die Unternehmen zwar ein Problem, also natürlich gibt es da Kämpfe um geistiges Eigentum, natürlich reagiert das Kapital entsprechend mit der also fulminanten Herausforderung von Patenten und bla bla bla, das Urheberrecht wird formiert und so weiter und so fort. Aber das Kapital profitiert auch von dieser eigentumslosen freien Software, indem es ganz intelligente neue Formen von sogenannter Open-Source-Software quasi zum Mittel der Kapitalverwertung macht und das auch hinkriegt über eine bestimmte Konstruktion und sogar über die kostenlose, unbezahlte Arbeit von sehr idealistischen freien Softwareentwicklern. Okay. Lass ich jetzt den Punkt weg. Vielleicht kommen wir da in der Diskussion nochmal drauf. Letzter Satz. Natürlich ist es erstmal faszinierend zu beobachten, wie mit diesen neuen Technologien neue Kooperationsformen jenseits unternehmerischer Kontrolle möglich sind und wie das Kapital damit kämpft, dies wieder einzuholen. Aber solange die Bewusstseinsformen der Akteure noch entsprechend fetischisiert sind, dass sie ihre eigene Klassensubjektposition immer wieder reproduzieren, solange wird sich das Klassenverhältnis auch nicht ändern. Und was sich aber verändert, sind die jeweils konkreten Erscheinungsformen, in denen sich das reproduziert, wo dann die Empirie ran muss. Das war's. sicher ist mal, dass ich den phänomenologischsten Zugang jetzt haben werde, was womöglich auch dazu beitragen wird, dass es kontrovers wird. Ja. Was kann man in 15 Minuten zur Bedrohtheit und Lebendigkeit der Mittelklassen sagen? Nur Grundsätzliches. Und ich werde versuchen, das in 5 Punkten zu tun. Der erste Punkt ist, und das ist jetzt keine Überraschung mehr, auch nach der Vorstellung, dass wenn man über die Mittelklassen spricht, man über den Wohlfahrtsstaat sprechen muss. Der Wohlfahrtsstaat ist ein relativ eigenständiger Konstitutionsmechanismus und Struktur, ein relativ eigenständiges Strukturmuster auch der Produktion von sozialer Ungleichheit. Und die Mittelklasse ist ein Produkt des Wohlfahrtsstaates. Historisch, soziologisch behaupte ich, die Mittelklasse in ihrer Gestalt, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg in den fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften entstanden ist, aufgestiegen ist, sich sozial positioniert hat, stabil sich reproduziert hat und auch jetzt gegenwärtig stabil sich wandelt, würde ich sagen, ist ein Produkt des Wohlfahrtsstaates. Man kann anknüpfend an die schon vorgeschlagene weberianische, max-weberische Klassenbegrifflichkeit mit Rainer Lepsius von Versorgungsklassen sprechen. Also Weber unterscheidet Besitzklassen und Erwerbsklassen. Lepsius ergänzt das mit dem Begriff der Versorgungsklasse und die soziale Position in der Klassenstruktur der Mittelklassen ist wesentlich auch eine, die sich sozusagen als eine von Versorgungsklassen bestimmen lässt. Nämlich es geht um Versorgungschancen, also neben Besitzchancen und Erwerbschancen in der Gesellschaft geht es um Versorgungschancen, also um die Chance auf sozialpolitischen Einkommenstransfer und auf die Zugänglichkeit zu öffentlichen Gütern und Dienstleistungen in einer fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaft mit ausgebauten Wohlfahrtsstaat ist das eine zentrale Chancenstruktur, die soziale Positionierung und Verortung in der Klassenstruktur der Gesellschaft und sozusagen auch im Dualismus von Arbeit und Kapital wesentlich mit beeinflusst und sozusagen eine Querstruktur einsetzt. Das heißt also, die äußere Lebensstellung, um mit Weber zu reden, die Güterversorgung, die äußere Lebensstellung, das innere Lebensschicksal von Mittelklassen ist im Wesentlichen auch durch den Wohlfahrtsstaat und dessen Versorgungsangebote mitgeprägt. Zweitens, meine zweite Behauptung ist, im Papier ist vom neoliberalen Umbau des Wohlfahrtsstaates eher am Rande die Rede. Meine Behauptung ist, der neoliberale, in Anführungszeichen, Umbau des Wohlfahrtsstaates hat die privilegierte wohlfahrtsstaatliche Sicherungsposition der Mittelschichten strukturell nicht angetastet, infrage gestellt oder gefährdet. Zumal gilt das meines Erachtens für den deutschen Wohlfahrtsstaat, der in einer bestimmten Weise konservativ geprägt ist und auch mal als konservativer bezeichnet wird. Und konservativ heißt, dass er sehr stark darauf ausgerichtet ist, Ungleichheitsstrukturen aus der Erwerbsarbeit zu übertragen, also ungleiche Statuspositionen, ungleiche Erwerbschancen zu übertragen in ungleiche Versorgungschancen, nämlich außerhalb der Erwerbsarbeit im dekommodifizierten Bereich gesellschaftlicher Lebensführung. Wenn wir uns die Reformen, die neoliberalen Reformen im bundesdeutschen Wohlfahrtsstaat der letzten 10 bis 15 Jahre anschauen, das ist meine starke Behauptung, dass trotz Hartz IV, trotz Riester-Rente und anderer Reformen im Kern die Versorgungsposition der Mittelschichten nicht strukturell angetastet worden ist. Wir haben keine Abkehr von diesem konservativen Statusreproduktionsmechanismus. Im Kern haben wir immer noch für all diejenigen, die den Lebensführungsmustern und Erwerbskarrieremustern der Mittelschichten entsprechen, und es sind nach wie vor sehr große Bestandteile der Mittelklassen, haben wir nach wie vor das Prinzip der relativen Statussicherung in Geltung. Und relative Statussicherung haben wir immer doppelt zu verstehen im Wohlfahrtsstaat bundesdeutscher, konservativer oder kontinentaleuropäischer Prägung. Relative Statussicherung heißt der Status nicht nur relativ zum vorherigen Erwerbseinkommen, da hat es durchaus Veränderungen gegeben, aber der Status relativ zu anderen Statuspositionen in Gesellschaft ist gewahrt. Nach wie vor reproduziert der Wohlfahrtsstaat, wenn auch auf niedrigem Niveau, sondern die ungleichen Statuspositionen in Erwerbsarbeit und überträgt sie in ungleiche Statuspositionen sozusagen außerhalb der Erwerbsarbeit. Und nach wie vor haben wir hier für die Mittelschichten relativ privilegierte Statuspositionen, die der Wohlfahrtsstaat unterstützt und fortschreibt. Also, ich sage jetzt mal ja. Ich behaupte mir, ich halte mich jetzt hier an die Klassenterminologie, spreche von Mittelklassen und. Kam das jetzt, ja? Okay, weiß nicht. Ich wollte eigentlich weiter mit der Mittelklassebegrifflichkeit arbeiten. Also, da gibt es jetzt keinen systematischen Unterschied. Das war hier, für das Argument wollte ich von der Mittelklasse sprechen. Und auch der aktivierende Wohlfahrtsstaat, auf den ja schon kurz hingewiesen worden ist, auch als ein Forschungssteckenpferd von mir, auch dort geht es darum, also in den aktivierenden Reformen des Wohlfahrtsstaates, bestimmte Lebensführungsmuster der Mittelschicht sozusagen zu verstärken und sozusagen heranzutragen, auch an Nicht-Mittelklasse-Angehörige. Also hier geht es darum, etwas, was Parsons den instrumentellen Aktivismus genannt hat, als ein wirklich mittelklassisches Wertemuster, nämlich sozusagen aus der protestantischen Arbeitsethik erwachsen, das rastlose, tätige Handeln in der Welt, ja, die Busy Ethic, die Betriebsamkeits-, Geschäftigkeitsethik zu übertragen, eben auch in sozialpolitische Regulierungsnormative und Steuerungsinterventionen und hier also ein Lebensführungsmodell der Mittelklassen heranzutragen, in der Breite eben an alle von sozialpolitischen Regulierungen Betroffenen, eben auch an die Unterklassen oder Unterschichten. Drittens, daraus würde ich folgern, die starke Behauptung, dass die öffentliche Sorge um die Mitte, die Bedrohung der Mitte, die sozioökonomischen und sozialpolitischen Problemlagen von Erwerbs- und Versorgungsklassen der Bundesrepublik Deutschland in einer gewissen Weise umkehrt, weil die in tatsächlich bedrohten Erwerbs- und Versorgungsklassen sind sozusagen die Unterklassen oder Unterschichten und meines Erachtens nicht die Mittelschichten. Wir erleben umfassende Diskussionen um die ökonomische und steuerpolitische Belastung der Mittelschichten, so heißt es dann auch im öffentlichen Diskurs in dieser Begrifflichkeit, wir erleben Debatten über die Aufstiegschancen und Bereitschaften von mittleren sozialen Lagen, Debatten über die sozialintegrative Leistungsfähigkeit, die gegeben gewesen sei in der Vergangenheit der bundesdeutschen Wirtschafts- und Politikentwicklung und heute im Schwinden begriffen sei. Wenn wir uns die Reformen, die gelaufen sind, anschauen, dann sehen wir, dass das, was Thomas Mayer genannt hat, eine politisch-intellektuelle Kommunikationsbourgeoisie, nämlich die von sozusagen der bedrohten Mittelklasse oder Mittelschicht spricht, dass die relative Erfolge gefeiert hat in der öffentlichen Debatte, nämlich mit der Durchsetzung dieses Deutungsmusters der bedrohten und der abstiegsbedrohten oder schon absteigenden Mitte, die sozusagen die Säulenpfeiler der deutschen Gesellschaft dann auch brüchig werden lassen. Denn wenn wir uns die Steuerbelastung anschauen, dann wird nur von direkten Steuern gesprochen, ja, und der Steuerbelastung der Mittelklassen durch direkte Steuern, es wird nicht über indirekte Steuern gesprochen. Wenn wir uns das Kurzarbeitergeld anschauen, dann frage ich cui bono. Wenn wir uns Hartz IV anschauen und die Bemühungen darum zu sagen, hey, wir müssen Vermögen schonen, dann frage ich mich, wer hat denn Vermögen in dieser Gesellschaft? Die untersten vier Dezile in dieser Gesellschaft haben überhaupt kein Vermögen, wenn überhaupt ein negatives Vermögen. Ja, und dann ist das sozusagen dann werden hier die Mittelschichten als Bedrohte in den Mittelpunkt gestellt, aber eigentlich ist das sozusagen eine reine symbolische Maßnahme und wir haben ganz andere Haushalte, die von diesem Programm eigentlich betroffen sind. Wenn wir uns anschauen, die Riester-Rente als Ersatz für die abschmelzenden Versorgungsniveaus der gesetzlichen Rentenversicherung, wer sorgt denn vor? Ja, wer sorgt nicht vor? Wenn wir uns anschauen, die gesetzliche Rentenversicherung überhaupt, es gibt kein Rentenversicherungssystem in den OECD-Staaten, in dem die unteren Einkommensgruppen relativ schlechter gestellt sind als im Bundesdeutschen, kein einziges. Also insofern scheint mir die Sorge um die Erwerbs- und Versorgungsklassenlage der Mittelklassen relativ übertrieben und ein sozusagen politisch-ideologischer Erfolg von bestimmten Gruppen in dieser Gesellschaft, die das aber zum zentralen Problem gesellschaftlicher Diagnose und Politik und der Aufgaben von Politik machen. Vierter Punkt. Was erleben wir jetzt, wenn wir sagen, wenn ich behaupte, also es gibt einen relativen Erfolg dieser bürgerlichen Kommunikationsmafia? Was erleben wir denn dann gegenwärtig in der Mitte? Vierter Punkt, statt eines Extremismus der Mitte erleben wir gegenwärtig einen, ich sage jetzt mal, um bei der Alliteration zu bleiben, einen Exklusivismus der Mitte oder auch einen Kolonialismus der Mitte. Extremismus der Mitte, ein Deutungsmuster, historisch-soziologisches Deutungsmuster für den Aufstieg der NSDAP, stark umstritten, aber für eine gewisse Phase eigentlich allgemein anerkannt in der historischen Soziologie. Die Proletarisierungsängste, insbesondere des alten Mittelstandes, haben sich übersetzt in eine politische Radikalisierung und in den politischen Wahlerfolg dann der Faschisten zum Ende der Weimarer Republik. Heute würde ich sagen, jedenfalls gegenwärtige Zeitdiagnose, die Zukunft ist offen, erleben wir einstweilen keinen so gearteten Extremismus der Mitte in der Bundesrepublik Deutschland jedenfalls. Wir erleben aber offenkundige, und das zeigen ja Analysen, subjektive Statusverunsicherung der Mitte, die also mit den objektiven Statusverschlechterungen noch nicht übereinstimmen. aber subjektive Statusverunsicherung und die sich in einem einstweilen noch bürgerlichen Verbalradikalismus äußern. Wie lange der verbal bleibt, dieser Radikalismus, ist eine Frage, aber als Gegenwarts- oder sozusagen Querschnittsdiagnose zur heutigen Zeit würde ich sagen, erstmal Verbalradikalismus der bürgerlichen Mitte. Es gibt eine, kennen wir alle, Apologie des Leistungsträgers, es gibt die Propaganda für einen emphatischen Bürgerbegriff, es gibt die Gleißung von Dekadenz- und Verfallserscheinungen sozusagen unterhalb der Schwelle der Bürgerlichkeit bis hin zu einem offensiv zur Schau getragenen Unterschichtenrassismus. Und hier sage ich jetzt Unterschichtenrassismus auch, weil in der öffentlichen Debatte das als Unterschichten bezeichnet wurde. Nur zwei kurze Anmerkungen, dabei eine Frage, wenn ich jetzt Peter Sloterdijk und Paul Nolte nenne, wäre die Frage, sind das organische oder anorganische Intellektuelle der bürgerlichen Mitte? Ja, wahrscheinlich eher Letzteres. Sloterdijk also sagt hier, was verzeichnen wir heute? Eine soziale Endformel für die Bundesrepublik Deutschland, das bringt auf den Punkt Urlaub, Umverteilung, Adipositas. Paul Nolte ist natürlich sehr viel feiner, ja, und sagt eher, naja, man muss fördern und fordern eine Politik der kulturellen und sozialen Zumutungen, ja, gegenüber den Unterklassen, den Unterschichten, einschließlich eines Muts zur Erziehung, kennen wir aus, also als klassisches Muster sozusagen und Politikforderung des Neokonservatismus, ein Mut zur Erziehung. Das mag sozusagen die Umschreibung des Klassenkampfs von oben sein, der auch in Tilman Reitz Vorstellung des Papiers nochmal erläutert wurde. Also hier ein Verbalradikalismus, wo die Frage ist, wann und unter welchen Bedingungen schlägt er um in mehr als nur Verbales. Fünfter Punkt, letzte These, oder wie immer man das auch bezeichnen mag. Wo bleibt das Rettende und die Hoffnung? Da ist das Papier natürlich wunderbar. Nämlich es sagt, glaube ich, auch sozusagen mit dem Bezug, wenn ich mich recht erinnere, mit der Unterschichtendebatte steht womöglich das Faktum der Klassenstrukturierung, Klassenformierung von und in Gesellschaft zur Diskussion und womöglich auch zur Disposition. Also in dem sozusagen es diesen verbalen Unterschichten-Rassismus gibt, steht vielleicht Klassenformierung, Klassenpositionierung, Klassenstrukturierung zur Disposition im Sinne einer öffentlichen Auseinandersetzung über, und da würde ich dann anschließen an Christoph Henning, über sozusagen die Gemeinsamkeiten oder Unterschiede von sozialer Positionierung und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von sozialen Lagen, wäre die Frage, wie sich das dann sozusagen produktiv wenden lassen könnte, also vom verbalen Unterschichtenrassismus zu einer sozusagen offensiven Unterschichten- oder Unterklassenpositionierung und dem Hervorheben sozusagen von der gemeinsamen Vergesellschaftung unter kapitalistischen Bedingungen. Also hierzu zu diesem fünften Punkt die letzten zwei, drei Anmerkungen. Auf der Umverteilungsebene wird von Peter Sloterdijk der neue Klassenkonflikt verortet, nämlich Peter Sloterdijk sagt, wir haben einen Klassenkonflikt nicht mehr zwischen Kapital und Arbeit, also der Klassenkonflikt zwischen Kapital und Arbeit ist ja schon oft verabschiedet worden von Niklas Luhmann und wem auch immer. Peter Sloterdijk sagt, wir haben jetzt eine neue Klassenkonfliktlinie, nämlich zwischen den Gebenden und den Nehmenden, ja, zwischen den Leistenden und den Empfangenden. Also hier werden neue Klassenkonfliktlinien in Anführungszeichen verortet und gedeutet. Politisch umgedeutet werden müsste das, also wenn ich jetzt meiner vorherigen Analyse treu bleibe, muss ich hier natürlich zur Rettung des Argumentes, müsste man eigentlich eine neue klassenpolitische Konfliktlinie aufmachen zwischen mittelklassischen Versorgungsklassen oder mittelschichtigen Versorgungsklassen und subproletarischen Entsorgungsklassen, so wie sie in der öffentlichen Debatte dargestellt werden. Also hier verläuft meines Erachtens eine Konfliktlinie, die aber gleichzeitig rückgekoppelt werden müsste, wie gesagt, an die gemeinsame Positionierung von Mittelklassen und subproletarischen Klassen in den Produktions-, Arbeits- und Aneignungsverhältnissen der kapitalistischen Gesellschaft. Wie das funktionieren soll, ist mir ein Rätsel. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank an die drei Referenten. Die Idee war jetzt, die Beiträge nochmal zu versuchen, so ein bisschen aufeinander zu beziehen und zusammenzuführen. Ihr könnt euch denken, dass diese Aufgabe nicht ganz einfach ist, weil sie doch sehr auf sehr unterschiedlichen analytischen Ebenen angesiedelt waren. Gleichwohl sehr spannend. Ich würde das jetzt mal versuchen und alle drei Referenten bitten, noch mal ganz kurz Stellung zu beziehen, dass wir dann danach auch in die Diskussion gehen können, in der ja dann auch noch weitere Punkte bearbeitet und geklärt werden können, indem ich versuche, trotz der Unterschiedlichkeit der Beiträge, ihrer inhaltlichen Bezugnahmen auf Gegenstände, sei es mal Unterschiedsdebatte oder Softwareentwickler zum Beispiel, und der unterschiedlichen analytischen Ebenen, sowas wie so einen gemeinsamen Kern rauszufiltern und den zuzuspitzen, sodass es euch hoffentlich zum Widerspruch reizt. Dann hatte Stefan schon eben das Stichwort Kontroverse einleitend angeführt, was mich ganz hoffnungsfroh gestimmt hat, und euch bitten, in der Antwort auf meine etwas zuspitzende Frage vielleicht auch, wenn es sich anbietet, auf die anderen Diskutanten einzugehen. Wenn ich euch jetzt mal zusammenfasse, könnte man sagen, die Überschrift für dieses Panel alte Klassen, neue Klassen, Fragezeichen, verneint ihr eigentlich? Es gibt keine neuen Klassen, oder wenn es sie gibt, dann sind sie nicht besonders relevant. Zwar gibt es, sagt Christoph Henning, eine Rückkehr der Klassen, aber eigentlich eher in der öffentlichen bzw. wissenschaftlichen Wahrnehmung, denn Klassen hat es immer schon gegeben. Was es allerdings gibt, ist eine verstärkte Sensibilität und Aufmerksamkeit dafür, in der eben auch Positives liegt, wie zum Beispiel die Möglichkeit, eben dem Individualisierungsimperativ etwas entgegenzusetzen. Das bedeutet, an der, sag ich jetzt mal, an der Klassenstruktur selber hat sich wenig verändert. Was es aber gibt, ist eine erhöhte Sensibilität für Klassen, was ja positiv sein kann. Sabine Nuss sagt, es gibt die Struktur des doppelfreien Lohnarbeiters. Sie hat nochmal sehr ausführlich erklärt, wie Klassen mit Marx zu denken sind. Und dann gibt es jetzt auf der anderen Seite so einen Diskurs, der sich auch in unserem Papier vielleicht so ein bisschen niederschlägt, von so einer, mit so einer Hoffnung getragen auf neue Klassen, in denen neue Kooperationsformen entstehen, die dann vielleicht sogar geeignet wären, Klassenstrukturen zu überwinden oder zumindest in Frage zu stellen, speziell im Bereich der Softwareentwicklung. Und da zeigt sie eben nochmal am Beispiel des Softwareentwicklers, dass sich durchaus Dinge verändert haben, dass die Klassenstruktur in ihrer Grundstruktur aber im Grunde im Wesentlichen unverändert bleibt. Stefan Essenich weist zurück die These von den zerbröselnden Mittelklassen. Das ist auch eher eine Frage der subjektiven Wahrnehmung. Und dann könnte man eben auch sagen, vielleicht der subjektiven Täuschung. Bedroht sind weniger die Mittelklassen, sondern vielmehr die Unterklassen. Da könnte man sagen, das waren sie im Kapitalismus eigentlich immer schon, die Unterklassen. Und was hat sich denn dann eigentlich geändert? Also das wäre jetzt nochmal meine Frage an die drei. Hat sich etwas geändert? Wenn ja, was? Macht es Sinn, diese Veränderung überhaupt mit dem Klassenbegriff zu beschreiben? Und hat sich etwas geändert jenseits der Ebene einer diskursiven gesellschaftlichen Zuschreibung und jenseits der Ebene der subjektiven Wahrnehmung? Und macht es überhaupt Sinn, das in dieser Weise zu differenzieren, oder greift das so stark ineinander, dass man es nicht differenzieren kann? Ich würde euch einfach bitten, nochmal ganz kurz darauf zu antworten. Also diese Frage alte Klassen, neue Klassen, was wäre da euer Statement? Und wenn ihr mögt, gerne mit Bezug auf die anderen, auf jeweils anderen beiden Referenten. Also ich frage jetzt mal, bitte. Also die Frage alte, neue Klassen, ich würde, wenn die so gemeint ist, dass alt nur eins ist und neu auch nur eins, dann würde ich sagen nein. Aber wenn man es so versteht, dass Klassen nicht eine Struktur sind, sondern dass das ein Kraftfeld ist, was sich immer neu hervorbringt sozusagen, weil die Kräfte wie in so einem Magnetfeld, wenn man das schüttelt, es gibt immer so bestimmte Strukturen, die dieselben, das heißt, es gibt nicht eine klassische Klassenstruktur, sondern es gibt immer neue Klassenstrukturen. Natürlich sind die heute wieder anders als vor 20 Jahren, als vor 40 Jahren und so. Das Gleichbleibende, und das ist jetzt nicht halt neu, sondern das ist halt durchgängig, sind halt diese grundlegenden, sozusagen auf abstrakter Ebene, sozusagen Kategorisierung, wo man sagen kann, was unterscheidet die jetzt eigentlich? Insofern würde ich sagen, ich würde keine historischen Blöcke jetzt hier behaupten wollen, aber schon historischen Wandel. Und was hat sich gewandelt? Also ich glaube, dass sich bestimmte Verteidigungsmilieus, sagen wir mal so, der Arbeiterklasse, wenn man davon redet, die sind natürlich erodiert, wenn man nicht sagen will, zerschlagen worden, also das wäre vielleicht ein bisschen hart, aber es gibt schon Tendenzen in die Richtung, wo man jetzt einfach sieht, es gibt ein Vakuum, es gibt einfach ein organisatorisch-politisches Vakuum, was sich auch spiegelt in nicht vorhandener Identifizierung mit irgendwelchen gesellschaftlichen Akteuren. Und ich würde jetzt gerne mal die Frage selber noch Fragen stellen in der Richtung. Also das eine an Sabine. Also diese kommt deswegen drauf, weil ich gerade vor ein paar Wochen stundenlang Michael Kretke zugehört habe über neue Arbeitsformen und alte Arbeitsformen und was es da alles für Zwischenstufen gibt. Und da ist der Silicon Valley, dieser Selbstunternehmer, der mit einem Computer selbstständig ist und eben kein abhängiger Arbeiter mehr ist, ist irgendwie so ein Prototyp. unterscheiden. Bei diesem Computerthema ist auf der einen Seite das Individuelle, da geht das natürlich. Ich kann Unternehmer werden, wenn ich eine gute Idee habe und die immer verkauft, bin ich nicht mehr abhängig. Das würde ich unterscheiden, dieses Individuelle von der großen, das glaube ich, ist ja auch ein Thema von dir. Was heißt das eigentlich jetzt sozusagen auf der Makroperspektive? Also was heißt Eigentum, Aneignung, Arbeit und so? Was heißt das eigentlich in der informationellen Ökonomie? Also da könnte man, glaube ich, über begriffliche Unterscheidung eine Menge rausholen. Das ist nicht ganz dasselbe. Entschuldigung, jetzt rede ich schon so lange. Ich habe nämlich noch eine Frage zu Michael Stefan Lissnig. Diese Sache mit der Mittelklasse. Also ich würde auf der einen Seite sagen, ja, es gab natürlich in der frühen Bundesrepublik ein ganz großes Bestreben, die Mittelklasse zu stärken. Einfach deswegen, nicht die Mittelklasse selber ist böse, sondern die radikalisierte Mittelklasse kommt durch Verarmung zustande. Ja, also die Leute in 20er Jahren hatten ihre Vermögen verloren, also deswegen, nicht weil sie in der Mittelklasse waren, sondern weil sie halt ihr ganzes Zeug verloren. Der große Theoretiker, den man in den 50er, 60er entdeckt hat, ist ja Lorenz von Stein im gewissen Sinne, wo man gesagt hat, also der hat dann, war schon lange tot, aber das war sozusagen so ein Paradigma, wo man gesagt hat, was heißt eigentlich Sozialstaat? Sozialstaat heißt kleine Besitzpinnen. Ja? Und deswegen würde ich sagen, der Wohlfahrtsstaat ist ein Element, aber lange nicht das einzige. Ne? Zum Beispiel Eigenheimzulage, zum Beispiel Besteuerung von KMUs. Wer ist die Mittelschicht? Das sind ja KMUs, zum Beispiel sind berühmte Kleinunternehmer. Also vom Sozialstaat haben die möglicherweise erstmal sind Beamte, also überhaupt Mittelschicht, das heißt, man von Umverteilung lebt, das heißt ja nicht Sozialstaat, dass ich jetzt bei der Polizei eine Karriere machen kann, das ist ja nicht Sozialstaat, aber es ist trotzdem eine Form von Umverteilung, die Mittelklassen als Ergebnis hat. Und ehrlich gesagt, so ganz habe ich noch nicht verstanden, wo der Hase hinläuft. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn man die Klassentheorie selber nochmal politisch liest, dass es ein ganz starkes Bestreben der Mittelklassen gibt, selbst an der Mittelklassen nach oben zu treten, um sich sozusagen zu verbessern. Aber ich würde jetzt trotzdem diese Diagnose nicht völlig, also solange man phänomenologisch ist, sagen, was ist jetzt unser Eindruck? Mein Eindruck ist schon, dass es den Mittelschichten heute schlechter geht als früher. Ich meine, ich weiß, dass das jetzt wirklich strittig ist. Also wo man früher ein Double Income hatte, hat man heute teilt man sich, wenn man Glück hat, eine Stelle. Und das ist einfach eine Sache, also diese Kategorien Sicherheit und Risiko, das hat sich einfach für die Leute auch verändert. Und ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, sowohl die Unterschichten als auch die Mittelschichten haben ihren Stand verschlechtert. Ja? Und das wäre jetzt die Möglichkeit, zusammen dagegen vorzugehen. Oder ob man wirklich jetzt diese Konfliktlinie aufmachen will, Mittelschichten gegen Unterschichten. Insofern bin ich da jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich immer dachte, diese Mittelklassendebatte ist eigentlich eine produktive Sache, dass man jetzt wieder darüber redet. Und dass es den Leuten auch schlechter geht, dass man vielleicht grundlegend irgendwelche Sachen mal jetzt ändert, wenn man eine breite Unterstützung dafür hat. Und wenn man jetzt sozusagen diese Konfliktlinie aufmacht, zu sagen, ach, das stimmt alles nicht mit der Mittelklasse, der geht es immer noch ganz gut und so, und den anderen geht es viel schlechter. Ich meine, das mag richtig sein, aber ich verstehe nicht so richtig die politische Intention dahinter. Stefan, wenn man das den Impuls hat. Ja, ich habe den Impuls, zumal ich mir sonst auch nicht zugetraut hätte, jetzt auf beide nochmal Bezug zu nehmen, auf beide Vorträge. Und ich würde sofort sagen, dass es nicht an der Hitze liegt, sondern ich hätte es einfach nicht gekonnt. Tatsächlich. Jetzt darf ich mal ein Blatt drücken, Notizen gemacht habe, nicht mehr drunter wegziehen. Macht nichts, aber ich bin ja kurzsichtig. Was hat sich geändert? Und dann zu der Frage, die ich extrem interessant finde, die Christoph Henning zuletzt gestellt hat. Was hat sich verändert? Und ich möchte nicht so lange reden. Ich würde sagen, was sich verändert hat, wir leben jetzt sozusagen in nicht mehr Wachstumszeiten, das heißt schon noch Wachstum, ja, aber in Zeiten, wo Verteilungskonflikte, wenn nicht sozusagen auf der Oberfläche, aber strukturell tatsächlich auftreten. Das heißt, was hat sich verändert? Erstens, die Zeiten der Zuerkennung von relativen sozialen Rechten für die Unterklassen haben sich geändert. Also die Zuerkennung relativer, und das wollte ich sagen, also relativer sozialer Statusrechte an die Unterklassen sind vorbei und hier werden relative soziale Statusrechte in Frage gestellt. Das wäre das Erste. Zweitens, was hat sich verändert? Man kann ja nicht leugnen, und das möchte ich auch nicht leugnen, dass an den Rändern der Mittelklassen, also das sind die DEW-Berichte, die jetzt immer wieder kommen, Krapka, Frick, Krapka, die entsprechenden Forscher, die beiden, dass an den Rändern es einen Abschmelzungsprozess der Unterschicht, der Mittelklasse oder in den Berichten dann eben der Mittelschichten gibt. Also Aufstiegsmobilität in geringem Maße nach oben, etwas stärkere Abstiegsmobilität sozusagen in die Unterschichten oder oberen Unterschichten. Aber ich würde schon behaupten auf der Ebene, dass der Kern der Mittelschichten sozusagen nach diesen Maßstäben relativ stabil bleibt, recht groß bleibt, ja, und sozusagen, dass wir jetzt keinen dramatischen Abschrumpfungsprozess der Mittelschichten haben, der sich jetzt so weiter fortschreiten ließe. Also in der Konjunktur hat es wieder ein bisschen aufgebaut, jetzt schrumpft es wieder ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass man jetzt solche dramatischen Sozialdiagnosen auf diese Daten bauen kann. Das wäre meine zweite Frage. Also schon abschrumpfen oder abschmelzen an den Rändern, aber schon eine sozialstatistisch stabile Mitte. Tatsächlich, was sich verändert hat, sich gerade angedeutet, zunehmende subjektive Bedrohungsgefühle in der Mitte, das in der Tat, und das glaube ich aber, das müsste man genau untersuchen, hängt zusammen mit öffentlichen Diskursen sozusagen, die bedrohte Mitte, an die bedrohte Mitte appellieren und an sie anrufen. Ja. Also und die solche subjektiven Bedrohungsgefühle, wenn nicht schaffen, so doch sehr stark dann noch fundieren und verstärken. Wir haben also in gewisser Weise eine ideologische Instrumentalisierung dieser Verunsicherung auf subjektiver Ebene. Und wir haben dann auf der Grundlage oder damit verknüpft den, ja, nennen wir es so, Klassenkampf von oben. Ja, nämlich also sozusagen dann die radikale Infragestellung, Entwertung, Entwürdigung von unterklassigen, ja, Unterschichtslebensführungsmustern und Handlungsweisen. Das glaube ich sozusagen das Panorama des Neuen. Und wir haben jetzt keine neue Klassenstruktur, aber sozusagen neue Konflikte, auch thematisierte Konflikte rund um diese Klassenstruktur. Zu der Frage, ich finde es extrem interessant und auch schwierig zu sagen, müssen wir nicht politisch-strategisch uns darüber freuen, dass die Mittelschichten sich bedroht fühlen? Ja, und dass es auch Diagnostiken gibt, ja, schrumpfende Mittelschicht, ist das nicht sozusagen die sozialstatistische Voraussetzung, auch also die qualitative wie quantitative empirische Voraussetzung für also so etwas wie Bewusstsein der gemeinsamen sozialen Lage, gemeinsame Betroffenheit und deswegen auch also Anstoß für überhaupt die Potenzialität von gemeinsamem Handeln. Ich bin mir nicht sicher, ob man darüber sozusagen die anderen Verwerfungen, also zwischen Mittelklassen und Unterklassen, ignorieren kann und auch nur sagen kann, dass das abgeleitete Konflikte werden. Ich würde die sehr ernst nehmen. Ich denke, man muss sie ernst nehmen, man muss sie auch thematisieren. Man muss sich auf der Grundlage fragen, wo ich aber jetzt noch kein gutes Angebot habe, wie man dennoch sozusagen diesen Konflikt entschärfen könnte und sozusagen wenden könnte in einer produktiven Weise im Sinne also der gemeinsamen, ja, Klassenlagerung und sozusagen der Subjektivierung auch des Bewusstseins davon. Das ist mir noch nicht klar, aber ich würde nie sagen, dass wir sozusagen Analyse zurücknehmen müssten, um politisch-strategisch irgendwie handlungsfähig werden. Thank you. das, was eben flexibel ist. Und diese Invarianz würde ich auch nicht als, das habe ich ja vorhin in meinem Vortrag schon, so wie du es jetzt ein bisschen versucht oder verstanden hast, wie ich meine. Das ist natürlich ein dynamischer Prozess, der permanent die Empirie verändert. Das ist quasi, die Invarianz ist quasi nur ein Analyseinstrument. Ne? Es ist die Logik, die diese Gesellschaft in gewisser Weise bestimmt und gleichzeitig permanent neu reproduziert. Und da komme ich auch auf diesen von dir nochmal angesprochenen Typus des Softwareentwicklers zu sprechen. Der ist in gewisser Weise der Prototyp des Lieblingsmitarbeiters des Kapitals. Es gibt irgendwie vor ein paar Jahren, als der freie Softwareentwickler bekannt geworden ist durch Linux und so weiter, da gab es Unternehmensberatungen, die haben versucht, dieses Phänomen zu begreifen, wie Leute nächtelang freiwillig und umsonst in der Lage sind, eine Software zu entwickeln, die sonst nur im Rahmen von viel Forschungskapital, Microsoft und so weiter entwickelt worden ist. Und es war ihnen ein Rätsel, woher diese Motivation kommt. Und dann sind natürlich all diese Stichworte gefallen, die wir aus den ganzen Prekarisierungsdiskursen kennen. Ne? Also große Loyalität, freiwillige Bereitschaft, Motivation und ein subjektives Erleben von Freiheitsmomenten. Ne? Also das ist diese Ambivalenz, das kann man halt sehr schön sehen, an diesem Typus freier Softwareentwickler. Bei Marx gab es, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, auch nicht diese ganz klassischen, ganz harten zwei Gruppen, auf der einen Seite die herrschende Klasse, auf der anderen die beherrschte, sondern ihm war schon auch klar, da gibt es noch die kleinen Meister, diese vielen kleinen Zwischenformen, die aber, wie jeder Handwerksbetrieb im Kapitalismus auch, sich dennoch dieser Logik der Verwertung unterordnen müssen, weil das nun mal die herrschende Handlungsrationalität ist. Das Handwerk kann, wenn es noch so klein ist, sich nicht plötzlich irgendwie wieder zu Zünften organisieren. Genau, was wollte ich noch? Ich mache es an der